bist da alle Zeit. Schickt er dir auch das Leid, führt er dich auch durch Dunkelheit und Not. Ehrt er selbst diesen Weg, ohne Einschränkung geht. Er führt dich auch hinaus zu seiner Zeit. Du bist verzagt, dein Leben scheint dir ohne Freude. Ein neuer Tag und doch nur Hoffnungslosigkeit. Du bist allein, denn keiner kann dich recht verstehen. Und um dich her versinkt die Welt in Traurigkeit. Er ist da alle Zeit, schickt er dir auch das Leid, führt er dich auch durch Dunkelheit und Not. Ehrt er selbst diesen Weg, ohne Einschränkung geht. Er führt dich auch hinaus zu seiner Zeit. Doch dann hörst du, dass einer für dich gab sein Leben, dass er auf sich nahm alle Not und Traurigkeit. Vertrauensvoll kannst du ihm deinen Kummer geben, denn auch für dich beginnt das Leben durch ihn neu. Er ist da alle Zeit, Jesus hilft aus dem Leid, führt er dich auch durch Dunkelheit und Not. Jesus selbst geht voran, bricht mir Wege und Bahn und führt dich dann in seine Herrlichkeit.